Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 49. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Weißt du, was mich wundert? Nein. 49 Ausgaben und du hast noch nie deinen Einsatz verpasst. Ja, weil ich ein Profi bin, ja, was meinen Einsatz angeht. Genau. Wir sind heute wieder auf der Straße. Genau. Unterm Volk. Letztes Mal im Erholungspark Marzahn, heute nicht weit weg. Und genau, und diesmal auch mit längerer Ankündigung im Biesdorf Center. Richtig. Biesdorf Center. Klär uns auf, René. Ja, eigentlich müsste das Biesdorf Center in Biesdorf liegen, aber es liegt Elsterwerder Platz. Nein, das ist ja Biesdorf. Ja gut, aber die Stadt... Berlin-Marzahn, Ortsteil Biesdorf. Ja. Na? Ja. Das Center existiert seit 2003. Ich habe es nochmal recherchiert. Ein Rieseneinkaufszentrum für die Region Biesdorf. Und wird sehr gut angenommen, glaube ich. Echt? Viele kostenlose Parkplätze, das liebe ich an diesem Center. Die Frage ist immer, warum die kostenlos sind. Weil die vorher auch kostenlos waren. Ja, oder weil es sonst nicht ausgelastet wäre. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Also du sagst, es ist eine Reise wert, ja? Es gibt viele Geschäfte, man kann hier schön herfahren, doch, durchaus. Man findet viel. Die haben da hinten eine schöne Einfamilienhaussiedlung hingebaut? Ja. Kannst du herziehen. Oh, allgemein hier in der Gegend entstehen gerade viele neue Häuser. Mit Sicht auf die U-Bahn, die jetzt gerade vorbeifährt? Ja. Zwei sogar? Das hört man schön im Hintergrund, denke ich mal. Ja, so, U-Bahn-Anschluss ist vorhanden, Bus fährt hier jede Menge. Es ist nicht weit zur S-Bahn und in die Stadt 20 Minuten. Ja, du hattest, also es ist gut zu erreichen, ne? Aber ja. Die Fanbase ist scheinbar noch nicht da. Du hast aber rechtzeitig angekündigt gehabt, dass wir hier aufzeichnen, oder? Eigentlich schon, ja. Ein Fan hat abgesagt nach Rücksprache mit mir. Die grüßen wir am besten mal, Andrea nämlich. Ja, sie wollte herkommen, aber wir haben das vom Plan geändert, weil wir erwarten ja noch jemanden. Stimmt. Und deshalb haben wir danach keine Zeit für Andrea. Und das würde uns leid tun, wenn wir sie dann nur für diesen kurzen Moment hierher einladen würden. Ja, wir haben aber auch ein Thema für diese Sendung. Ja. Etwas schweres Thema. Oh ja, ein diskussionswürdiges Thema. Kontrovers zurzeit. Kontroverses stimmt. Thema. Ich hoffe, wir stehen nicht beide auf derselben Seite. Und zwar geht es um Social Networking bzw. Online-Spuren hinterlassen. Ja, soziale Netzwerke, um es mal ins Deutsche zu bringen. Genau. Und da hast du dich ja informiert, René. Du hast dir bestimmt du könntest uns doch mal bestimmt nahebringen für alle, die nicht wissen, was ein soziales Netzwerk ist, worum es sich dabei handelt. Sagen wir mal so, ich habe mich bei Wikipedia schlau gemacht, aber ich fand es teilweise, oder ist die Polizei, wir müssen aufpassen, ich fand es teilweise sehr umfangreich erklärt. Also ich musste mir einige Sachen mehrfach durchlesen. Wenn jetzt die Polizei kommt, dann können wir vielleicht sogar die Chance nutzen, einen Ladendieb zu interviewen. Ja. Wie fühlt man sich denn so, wenn man klaut? Vielleicht ist es gar kein echter Polizist. Ja. Ja, und zwar, also einfach mal das, was ich mir rausgeschrieben habe dazu oder gemerkt habe, ist die Erforschung der sozialen Netzwerke. Und zwar findet das in verschiedenen Bereichen statt. Zum Beispiel die Ethnologie, Sozialpsychologie, Kommunikationswissenschaft, Computerphysik und auch die Spieltheorie. Das sind alles Bereiche, die erforschen halt soziale Netzwerke oder untersuchen die im Moment. Also aus dem Bereich für ihren Vorteil zu nutzen. Ja, ich denke mal, es geht auch Richtung Analytik, also wissenschaftliche Studien daraus vielleicht zu machen. Aha. Na? Sag doch mal ein paar Beispiele für soziale Netzwerke. Also die sozialen, das war jetzt mir sehr, sehr, habe ich ja noch nie gehört. Ja, das stand halt da und ich habe mich auch erst gewundert. Also soziale Netzwerke, von denen wir reden, die siedeln sich jetzt eher im sogenannten Web 2.0 an. Genau, das steht hier auch. Typische Web 2.0-Anwendungen sind soziale Netzwerke. Und zwar, um diese Leute, die sonst alleine einsam vor dem Computer sitzen, wieder zu einer Gruppe zusammenzuführen, quasi virtuell. So haben wir ja auch zusammen. Das, was wir uns früher am Lagerfeuer getroffen haben, also wir nun nicht mehr. Dann brauchen wir halt nicht mehr die Wohnung Vorfahren, verlassen. Genau, die machen das heute halt an Feuerstellen im Internet. Ja. Und da wäre ja sozusagen schon ein soziales Netzwerk, lange bevor der Begriff überhaupt da war, ein Forum zum Beispiel. Das auf jeden Fall, weil man kann auch dazu sagen, wie du schon sagst, das sind so kleine Weltnetzwerke, ne? Also einzelne Communities, sage ich mal, grenzen sich halt ab in ihrer eigenen Welt. Ne? Und das Erstaunliche dabei ist, dass die maximale Distanz zwischen zwei Einheiten extrem gering ist. Wie zwischen zwei Einheiten, zwischen zwei sozialen Netzwerken? Durch das soziale Netzwerk wird, so habe ich es verstanden, zum Beispiel eine örtliche Distanz wird auf ein Minimum reduziert sozusagen. Ja klar. logisch die. So würde ich das deuten. Ja, wahrscheinlich ist dann die Distanz bestimmt durch die Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja verschiedene Kommunikationswege. René schaut gerade mal kurz. Ja, war hier eben ein bisschen laut. Oh, keiner zu sehen. Achso, da telefoniert einer, ja klar. Um jetzt mal soziale Netzwerke zu nennen, von denen wir jetzt reden, da sind wir zum Beispiel bei Sachen wie Crossing oder auch Xing genannt. Ja, MySpace. MySpace. Auch in aller Munde. Facebook. Ja. StudiVZ. Google hat jetzt auch eine Community. Wie heißt die? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich weiß, auch gut, gab's mal. Könnte sein, dass es das ist. Ja, aber das haben sie, glaube ich, eingestampft. Ja, Twitter wäre zum Beispiel auch ein soziales Netzwerk. Es gibt so viele. Also, letztendlich das Ganze, alle Chat-Protokolle. Immer wo Leute aufeinandertreffen und sich quasi, wir haben heute über Kontaktlisten zusammengehalten werden. Genau. Und also quasi organisierte Communities, wenn man so möchte. Ne? Vielleicht sollten wir jetzt mal kurz, kennst du diese Sendeform, die es gibt? Es gibt doch Multicast, Broadcast und Unicast. Das sind vielleicht jetzt mal zwei interessante Sendeformen, die man vielleicht jetzt mal im Rahmen dieser Diskussion auch kennen sollte. Mhm. Weißt du noch, was Multicast ist? Multicast. Also oder fangen wir an mit Broadcast. Ja, Broadcast ist klar, ein Sender, unendlich viele Empfänger. Beispiel wäre Fernsehen. Ne? Genau, Fernsehen, Radio. Oder Beispiel wäre auch eine stinknormale Webseite. Ne? Ja. Ich gehe auf die Webseite, also die Webseite richtet sich an unbestimmt viele Seitenbesucher sozusagen. Richtig. Ja. Dann haben wir Unicast. Das ist, glaube ich, 1:1, würde ich genau, sagen. Genau, das ist 1:1. Das heißt, wenn ich einen Brief an jemanden schicke, ne, wäre das, oder eine SMS, um mal jetzt in der Neuzeit zu bleiben, ist die meist Unicast. Und dann haben wir Multicast. Ja, das müsste dann natürlich sein, ein Sender und eine bestimmte Zahl an Empfänger, würde ich sagen. Nicht viele Sender, viele Empfänger? Viele Sender, viele Empfänger? Oh, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ja. Ist schon zu lange her. Wie auch immer, das Multicast ist vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, dieses Broadcast. Ne? Also durch diese sozialen Netzwerke wird man zum Teil halt zum Broadcaster. Also wenn wir Twitter jetzt als soziales Netzwerk auch sehen, ist es ja so, ich schreibe einen sogenannten Tweet und den können ganz, ganz viele lesen. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, der dazu führt, dass gesagt wird, soziale Netzwerke seien gefährlich. Ja. Nämlich Daten. Die Informationen, genau, die Daten, die dort preisgegeben Daten. Werden. Also wir sind es ja gewohnt, der Mensch an sich, vor 100 Jahren, war ja nicht doll in der Lage gewesen, Broadcast zu betreiben. Das heißt, er hat Unicast betrieben. Also wir sind es gewohnt, dass wir, wenn wir eine Information an jemand anders geben, das nur im Einzelgespräch machen können. Ja. Oder per Postkarte oder so. Und das wird auch akzeptiert. Ne? Mhm. Und jetzt kommt halt die Möglichkeit dazu, zum Broadcaster zu werden, so wie wir quasi mit unserem Podcast oder mit unserem Blog. Ne? Und in dieser Kommunikation gehen natürlich auch private Details über den Äther oder über den Blog oder was auch immer. Und das sehen halt viele als Gefahr an. Ja, natürlich. Wobei, da ist auch wieder die Sache. Ne? Ich meine, in Zeiten von Suchmaschinen weiß man ja, alles, was man zum Beispiel im Internet veröffentlicht, kann theoretisch irgendwo stehen. Aber ja, wo ist auch denn wenn da die nicht bedenkt. Ja, wo ist denn da denn die Gefahr? Also nehmen wir an, ich schreibe einen Blog-Eintrag über meinen letzten Besuch auf dem Golfplatz. Ja. Was ist denn daran für mich gefährlich? Es kommt immer drauf an. Wenn du zum Beispiel nicht willst, dass es irgendjemand weiß, gut, dann würdest du es sicher nicht bloggen. Also warum sollte ich, das ist die nächste Sache, warum sollte ich nicht wollen, dass das jemand weiß? Keine Ahnung. Es gibt eigentlich, also es gibt in meinen Augen keinen Grund dafür, ne? Aber es gibt bei den Leuten, die halt so auf Datenschutz pochen, gibt es einen Grund. Die sagen, dein Arbeitgeber kann lesen, was du machst. Mir ist es zum doch Beispiel. Wurscht, wenn mein Arbeitgeber weiß, dass ich mich auf dem Golfplatz aufgehalten habe. Vielleicht kann er ja sogar was mitnehmen dabei. Vielleicht ist ja sogar. Vielleicht spielt er ja selber Golf. Ja, vielleicht ist mein Broadcast in dem Sinne ja sogar sinnvoll. Also das ist ja, was wir mit dem Blog auch versuchen, Leute mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, hier, schaut uns über die Schultern. Und ich meine, ein Blog-Eintrag ist jetzt vielleicht ein harmloses Beispiel, aber geht doch einfach mal von YouTube-Videos aus zum Beispiel, um jetzt mal eine Marke zu nennen. Ja. Gibt ja noch mehrere. Und da gibt es ja genug Leute, die sich da zum Hampel machen. Genau. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand nimmt sich selber auf und stellt das ins Internet. Genau. Dann macht er das ja auch wissentlich und sagt vielleicht, ich habe kein Problem damit, wenn andere mich so sehen. Ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall, den du wahrscheinlich meinst. Obwohl, vielleicht ist ihm das gar nicht bewusst. Ja gut, das ist wahrscheinlich die Aufklärungssache, die wir jetzt unseren Nachkommen und den Jungen halt das ist ja genau müssen, wie mit Spam. Ich meine, man muss den Umgang erst lernen, den Medien. Wir wissen, Spam, okay, nicht anklicken, weg mal, aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die drauf reinfallen. Ja, ist halt eine neue Sache, die jetzt so langsam sich breit macht, die dann irgendwann Bestandteil unseres Lebens sein wird und mit der wir umgehen können. So wie wir jetzt wissen, dass wir beim über die Straße gehen, nach links und rechts gucken müssen, ist das halt auch eine Sache, die man erst lernen muss. Denn ein Urmensch, den würdest du auf die Straße stellen, der würde permanent vom Auto überfahren werden. Ja, einmal wahrscheinlich. Die würden sich gegenseitig permanent überfahren, ne? Ja, das kann durchaus passieren. Ja. Nee, und mit dem YouTube-Video, ich glaube, die Gefahr ist eine ganz andere. Nicht den Content, den man selber ins Netz stellt, sondern der Content, der über einen ins Netz gestellt wird. Ich glaube, das ist die große Gefahr. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, ne? Beispiel ist Partyvideo. Ja. Ich liege besoffen auf der Wiese. Und kotzt an Zaun. Und kotze an Zaun, ja. Würde ich nie machen, aber da sage ich auch wieder, wer halt nicht kotzend und auf der Wiese liegend im Internet stehen will, der sollte es generell nicht machen. Ne? Also ich glaube, es gibt Menschen, die differenzieren da extrem. Die sagen, ich mache privat Sachen, die nach außen gar keiner wissen darf. Ja, na klar. Aber ich glaube, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen am Telefon und du meintest auch so, dass man sich ja normalerweise nicht verstellt. Ne? Also die Realität, Internet, sollte ja eigentlich die Realität... Die Person abbilden, die ich bin, genau. Also genau. Man ist ja ein Gesamtpaket. Man hat ja nicht ein zweites Leben im Internet normalerweise. Aber viele Menschen denken es, die sehen sich ja beruflich und privat getrennt. Die sagen, was ich privat mache, geht mein Berufsumfeld nicht an. Hm. Mag ja sein, wenn man das nicht möchte. In gewissen Dingen kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja, gut, ganz intime Details, was innerhalb von meinen vier Wänden passiert, würde ich auch nicht nach außen geben. Hm. Aber sobald ich mich in der Öffentlichkeit bewege, würde ich nicht mehr nach Gruppen unterscheiden. Also ich sag mal, so jetzt darüber reden, was man vielleicht am Wochenende, ob man, wie sich im Tierpark oder sonst wo war. Ja, ist doch nichts Tragisches. Nein, das ist auf keinen Fall. Aber es gibt, glaube ich, genug Leute, die sagen: Nee, mein Arbeitgeber darf nicht wissen, dass ich im Tierpark war. Ja. Das geht ihnen nicht an. Das stimmt. Ja, aber ist die Frage, geht es den Arbeitgeber nichts an oder sehen wir den Arbeitgeber nicht als eine Person, die man nicht leiden kann? Sagt man ja vielleicht, gut, ich denke mal, das würde dann auch noch eine Rolle spielen. Ja. Weil mein Chef zum Beispiel kennt mich privat und wir kriegen Besuch. Fragt noch nach meinem Privatleben und so. Ja. Jetzt kriegen wir Besuch. Was ist denn los? Ich gucke zu. Ja, aber du machst Musik, die wir leider nicht drauf haben dürfen. Er hat nämlich ein Handy, das ist bekannte Phänomen, da habe ich gleich noch eine Story für. Ja. Auszuzahlen. Ich hoffe, man hört es nicht, auch wenn es weit weg ist. Jetzt ist es auch. Ja. Trinkst du da Alkohol eigentlich? Cola. Aha. Und Schokolade? Nee, danke. Ach, ihr macht Interview, wa? Ja. Genau. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, einer der komischen Jugendlichen, die hier so auf der Welt rumlaufen, ne? Ja. Mit dem... Auch so ein MySpace-Nutzer wahrscheinlich. Wir müssen ihn einfach mal... Mach doch mal ein Foto heimlich. Es kann jetzt natürlich sein, dass es ein Video von uns im Netz dann gibt, was er mit seinem Handy aufgenommen hat, was wir ja gar nicht wollten. Ja. Das würde ja voll zum Thema passen jetzt. Richtig gut. Das da würdest du sagen, wenn wir nicht wollen, dass wir da ins Internet kommen, dann hätten wir hier jetzt nicht sitzen dürfen. Ja, wir hätten damit rechnen müssen, dass einer vorbeikommt. Richtig, ja. Aber du hast gesagt, Stichwort Uhr, das ist ein gutes Stichwort. Um das schnell zu Ende zu bringen, den Gedanken. Ja. Ich hätte jetzt auch zu ihm sagen können, du Flachhupe, verpiss dich hier. Hm. Und dann hätte ich gesagt, das hätte ich nicht gewollt, dass es im Internet ist. Aber da ich das nicht will, dass sowas im Internet ist von mir, wo ich Leute beleidige, würde ich das auch gar nicht machen. Ne? Nein, außerdem nehmen wir ja hier auf. Richtig. Ja, dann lass uns mal Musik machen. Ja, er hat ja schon angefangen. Er hat ja schon angefangen. Und ich habe mir einen Song rausgesucht. Du hattest mir zwei zur Auswahl gestellt. Ich habe mich entschieden für John McCloy und passend zum Thema Communities Make New Friends. Ja. Und im Hintergrund läuft er schon und ich glaube, passender kann ein Song nicht sein. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen zurück jetzt und... Ja. Wir gucken mal, was der da macht. Genau. Bis gleich. I've been in town for way too long to be feeling still this lonely. I guess I finally see. Maybe love, maybe friends, maybe life, we're all just waiting. I'll just bring them to me. Hey, I'm gonna make new friends tonight. Alright, gonna get up, gonna get out, I'm gonna go dance again. Gonna make new friends tonight. if they can dance with me. Hey, already made a new friend tonight. So, wir sind zurück. Genau. Musik ist zu Ende. Ja. Unser einer Zuschauer, der garantiert nicht aus unserer Leserschaft stammt. Der Cola trinkende Musik über Handyhörer. Ja, hat sich verabschiedet. Und es kann natürlich auch sein, dass jetzt seine Freunde hört und dass es dann ein bisschen lauter wird. Genau, vielleicht kommt er jetzt mit seinen Freunden an. Ja. Mit seiner Community. Weißt du, was das Blöde ist an so einer Unterbrechung? Man verliert immer den Faden. Richtig. Haben wir es dann eigentlich zum Ende gebracht? Ja, wo haben wir stehen geblieben? Was wollen wir denn unserem Zuhörer mit auf den Weg nehmen, was soziale Netzwerke betrifft? Also ich glaube, eine gewisse Sensibilität vor diesen Netzwerken ist nicht verkehrt. Aber man sollte nicht sozusagen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, nicht zu viel Angst haben irgendwie. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, immer man selbst zu sein. Also ja. Sich nicht irgendwie zu verstellen, weil das bringt eh nur Konflikte auf, die man vielleicht gar nicht haben will. Ne? Wenn ich beruflich anders bin als privat, werde ich früher oder später in einen Konflikt kommen, wenn ich auf einer Weihnachtsfeier bin. Ne? Ja, und vielleicht, was jetzt auch gerade das Internet angeht, so Dateneingabe, da sollte man vielleicht vorher doch überlegen, ob man wirklich alles eingibt. Ob man diese Informationen preisgeben will. Genau, weil man sollte immer sich bewusst sein, je mehr Daten man natürlich im Internet findet, umso leichter ist zumindest der Datenmissbrauch, sage ich. Vielleicht ist es da am einfachsten, wenn man sich an Communities hält oder soziale Netzwerke, die themenspezifisch sind. So wie zum Beispiel Crossing oder ich bin schon mal auch Xing genannt, ja. Für die damit nicht anfangen können. Ja. Da ist es ja so, ist ja eine rein berufliche Geschichte, das heißt, da kommen Sachen wie Lebenslauf und so rein. Da kommt man auch nicht in die Verlegenheit, zum Beispiel Partybilder oder irgend sowas von sich reinzustellen. Ne? Ja. Und vielleicht erkennt man dann auch die Nützlichkeit von so einem Communities. Hier Crossing zum Beispiel. Ich habe ja mittlerweile schon 2 Jobangebote gemailt gekriegt. Ach, guck an. Ja, es sind Stellenausschreibungen ohne Ende. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von der Plattform. Ja, deswegen also einfach darauf achten, was man ins Netz stellt und sich immer gewiss sein, dass diese Information permanent und dauerhaft im Internet abrufbar ist. Ja. Durch Suchmaschinen wie zum Beispiel Yasni. Oder Spock, ne? Das sind so Personensuchmaschinen. Da kennst du dich besser aus. Ja, ich habe gesehen, die sind auch im Kommen, ne? Personensuchmaschinen. Ja, und da geht's sogar so weit. Ich hatte neulich hatte ein Zuhörer und Kollege unseres Podcastes mich angesprochen und meinte zu mir, du nennst deine Freundin bei dem und dem Spitznamen. Ja. Ja, und weißt du, wie er es rausgefunden hat? Nein, er hat den Podcast gehört. Nee. Er hat per Yasni gesucht und ist auf meine Google-Wunschlisten aufmerksam geworden. Mhm. Und die Google-Wunschlisten, da ist halt, habe ich halt einen eingerichtet für Julia, ne? Ach so. Ne? Und also sowas, das muss man halt im Hinterkopf behalten. Er hat sich seinen behalten. Weg gesucht quasi. Das muss man halt im Hinterkopf behalten. Eben so eine Zusammenhänge sind dort auch zu erschließen, ne? Ja, ne, ich glaube, je detaillierter man sucht über eine Person, umso leichter ist es natürlich. Ja. Ne? Man kann sich da sein Puzzle zusammenbauen. Ja, braucht ihr wirklich keine Angst vor sozialen Netzwerken haben. Wer keinen Dreck am Stecken hat und immer sich halt straight verhält, der sollte, glaube ich, da nie in Probleme geraten. Ne? Ja, denke ich auch. Und scheiß drauf, wenn euer Arbeitgeber euch vorher sucht und sieht, dass ihr irgendwie weiß ich nicht, Vereinsleiter seid, nebenbei privat von einem Kegelverein oder so. Macht ist doch nicht. Gut. Als Arbeitgeber würde ich mir sagen, Mensch, der Mann ist engagiert. Mensch, der hat keine was. Zeit in der Freizeit. Nee, für das Überstunden. Ist halt das falsche Denken. Weil, aber es denken garantiert auch viele. Es ist unheimlich schwierig, Leute zu finden, die engagiert sind. Und wenn man da im Internet sieht, dass da jemand richtig aktiv ist und so. Also es kann auch, Sarah ist für, zum Beispiel auch ein guter Fall, wenn ich nach Sarah oder unsere Bloggerin. Wenn ich dann näher googeln würde. Ja, und wir haben es gesagt. Ja. Da kommen sie wieder und das passt ja voll zum Thema. Aber die rappen. Haben die sich das selber aus? Müssen wir dafür GEMA bezahlen? Das haben die sich selber ausgedacht. So, also ich glaube schon ein paar weniger Leute von unseren Zuhörern, die hierher kommen werden. Ja. Aber wir haben keinen Cent für die Show bezahlt. Ja, keine Angst, wir sind hier in Berlin-Marzahn. Man kann hier nachts alleine durch die Gegend gehen. Ja, um auf Sarah nochmal zurückzukommen, also in Sarahs Fall zum Beispiel finde ich, also ich bin echt begeistert von dem, was ich von Sarah gelesen habe, was für ein vielseitiges, engagiertes Mädchen das ist, ne? Ja. Und also für sie ist diese Geschichte Spuren im Internet hinterlassen absolut positiv, denke ich, zumindest bis dahin ausgegangen. Ja. Ja. Gut, mit dem Thema sind wir jetzt zwar nicht wirklich durch, aber wir hoffen, wir haben euch ein paar Anregungsanstöße gegeben. Ich glaube, da würde für eine... Man kann ja so viel für und wieder vielleicht finden, aber die Zeit reicht natürlich nicht für so einen Podcast. Ne? Ihr könnt es aber gerne Kommentare dazu schicken zu dem Thema. Eure dann Meinung. Greifen wir es gerne nochmal auf. Soziale Netzwerke, Communities, Social Networking. Oder vielleicht auch vielleicht meldet sich ein Aussteiger bei uns. Ja, den nehmen wir anonym. Genau. Ich bin bei Facebook ausgestiegen. Ja. Ich wurde gemobbt bei Facebook. Ausgemobbt. Man hat Sachen über mich geschrieben, die nicht stimmten. Ja. Genau, also Stefan, die Kontaktmöglichkeiten. Ja, die habe ich doch auf meinem Zettel drauf. So, okay. Also wir würden uns natürlich über euer Feedback freuen. Ganz einfach geht es per Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt direkt in diesem Beitrag die Kommentarfunktion, also den Beitrag von diesem Podcast meine ich, oder nutzt einfach das Kontaktformular. Einfacher geht's nicht. Ein Klick und ihr schreibt uns eure Nachricht. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch per Audio euer Feedback abgeben unter der Telefonnummer 030 für Berlin, dann die 202 368 03. Und wenn ihr auf den grünen Telefonhörer klickt, im Kontaktformular, auf der Seite Kontaktformular, dann könnt ihr uns sogar kostenlos anrufen. Ja, und ganz wichtig, ja, noch eine Folge, wir haben unsere 50. Ja. Folge. Das hört sich jetzt an, als wenn wir erst 50 Wochen produzieren, aber durch unseren 2-Wochen-Rhythmus sind das jetzt schon fast über 100 Wochen fast, ne? Ja. August 2006. Dieser Podcast existiert. Ja. Also ihr könnt uns gerne dazu beglückwünschen. Wir sind alte Hasen im Podcast-Geschäft. Ja, also wie gesagt, auch da könnt ihr die Kontaktmöglichkeiten für nutzen, würden wir uns riesig drüber freuen. Wo feiern wir denn die 50. Folge? Na, wir haben ja schon eine Location, aber noch keinen Termin, ne? Nein, ach so, ich meine den Podcast. Den Podcast. Ah, da gucken wir mal, da fällt uns bestimmt irgendwas ein. Schaut im Blog. Nee, wir machen das ganz zurückhaltend irgendwo. An einer ganz ruhigen Stelle. Wir setzen uns unter eine Linde. Oder so. Ne, klebt man danach immer so. Ja. Ja, außerdem nicht vergessen, Tippspiel. Richtig, die Europameisterschaft beginnt in Kürze am 7. Juni und ihr könnt euch noch anmelden, schaut einfach im Blog, in den Countdowns ist das verlinkt. Ja, und ja, dann ist ja auch schon, dann steht ja für mich schon der Urlaub an. Ja, du hast ja schon wieder Urlaub, ey, du hast ständig Urlaub. Eigentlich bin ich schon weg, oder? Nee, wann, nein, wann du bist nicht weg. Na, jetzt die Woche. Nein, ja, du bist ja noch da. Schön, dann kann ich mir die ja noch anhören. Ja, grüß den Mickey Maus. Ja, das werde ich tun. Und Goofy. Und damit wisst ihr schon, wo er ist. Ja, mal gucken, ob deine Französischkenntnisse... Wir haben heute ein bisschen Französisch geübt auf Arbeit. Ja, genau. Und zwar gibt es eine Liste von 100 Wörtern, die man laut Rüdiger Nehberg, einem Überlebenskünstler, kennen muss, ja, um sich in einer Sprache komplett ausdrücken zu können. Ja, das reicht doch. Und diese, ja, ich bin mit Stefan, der Französischkenntnisse hat, mal die Liste durchgegangen, um da die Lücken zu füllen. Ja, ich werde vom berichten. Ich werde auch ein paar ein bisschen Soundziehen versuchen aufzuzeichnen dort. Ja. Ich hoffe, es klappt. Hast du denn jetzt aufgepasst? Was heißt denn, ich habe Durst? J'ai soif. Soif. Soif. J'ai soif. Und ich habe Hunger? J'aime. J'ai faim. J'ai faim, genau. J'ai nicht j'aime, sondern j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Darf man natürlich... Ich fresse dich. Genau. Stell dir vor, du willst deiner Freundin eine Liebeserklärung machen. J'ai faim. Genau. Ich habe dich zum Fressen. Zum Fressen gern, ja. Nee, das heißt dann eher was anderes. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja. Und du bist der Einzige hier im Raum. Überlegst du. Ja. Okay, weitere Erotik- und Anmachtipps gibt es dann in der nächsten Folge. In unserer sozialen Community, blog.juba.de. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid und hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder reinschaltet. Ja. Ja, und bis dahin. Wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zur 50. Ausgabe. Ja. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Du wolltest nur auf Französisch Tschüss sagen. Au revoir. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.